Sparen und Vermögensbildung. Eines der größten Probleme einer Währung mit Wertverlust ist, dass sie negative Anreize für das Sparen für die Zukunft erzeugt. Die Zeitpräferenz ist allgemein positiv. Angesichts der Auswahl zwischen demselben Gut heute oder in der Zukunft würde jeder vernünftige Mensch es vorziehen, es heute zu haben. Nur wenn man die zukünftige Rendite erhöht, wird man darüber nachdenken, die Belohnungen zu verzögern. Solides Geld ist Geld, das im Laufe der Zeit leicht im Wert steigt, was bedeutet, dass das Festhalten an ihm wahrscheinlich zu einer Steigerung der Kaufkraft führen wird. Unsolides Geld, das von Zentralbanken kontrolliert wird, deren ausdrückliche Aufgabe es ist, die Inflation im positiven Bereich zu halten, wird den Besitzern wenige Anreize bieten, es längerfristig zu halten und stattdessen eher zum Ausgeben oder Ausleihen animieren. Wenn es um Investitionen geht, schafft solides Geld ein wirtschaftliches Umfeld, in dem eine positive Rendite für den Anleger vorteilhaft ist, da die Währungseinheit wahrscheinlich ihren Wert behält, wenn nicht gar aufgewertet wird und damit den Investitionsanreiz verstärkt. Mit unsolidem Geld hingegen werden nur diejenigen Renditen tatsächlich positiv ausfallen, die über dem Abwertungssatz der Währung liegen und Anreize für renditestarke, aber risikoreiche Investitionen und Ausgaben schaffen. Da eine Erhöhung der Geldmenge effektiv niedrige Zinssätze bedeutet, wird der Anreiz zum Sparen und Investieren verringert, während der Anreiz zur Kreditaufnahme steigt. Das 46 Jahre dauernde Experiment mit unsolidem Geld bestätigt diese Schlussfolgerung. Die Sparquoten sind in den Industrieländern auf ein sehr niedriges Niveau gesunken, während die persönlichen, kommunalen und nationalen Schulden auf ein Niveau gestiegen sind, das in der Vergangenheit unvorstellbar schien. Nur die Schweiz, die bis 1934 an einem offiziellen Goldstandard festhielt und ihre Währung bis Anfang der 1990er Jahre mit großen Goldreserven unterstützte, hat weiterhin eine hohe Sparquote und gilt als letzte Bastion der westlichen Zivilisation mit niedriger Zeitpräferenz und einer zweistelligen Sparquote, während die Sparquoten jeder anderen westlichen Volkswirtschaft in den einstelligen Bereich und in einigen Fällen sogar in einen negativen Bereich gefallen sind. Die durchschnittliche Sparquote der 7 größten entwickelten Volkswirtschaften lag 1970 bei 12,66%, ist jedoch 2015 auf 3,39% gesunken, ein Rückgang um fast 3/4. Während die Sparquoten in der westlichen Welt gesunken sind, steigt die Verschuldung weiter an. In den westlichen Industrienationen ist ein durchschnittlicher Haushalt mit mehr als 100% seines Jahreseinkommens verschuldet, während die Gesamtverschuldung der verschiedenen Ebenen des Staates und der Haushalte, das BIP, um ein Vielfaches übersteigt, mit erheblichen Folgen. Solche Zahlen werden mittlerweile als normal hingenommen, zumal keynesianische Ökonomen den Bürgern versichern, dass Schulden gut für das Wachstum sind und dass das Sparen zu Rezessionen führen würde. Eine der verlogensten Fantasien, die das keynesianische Wirtschaftsdenken durchdringt, ist der Glaube, dass die Staatsverschuldung keine Rolle spielt, da wir sie uns selbst schulden. Nur ein Anhänger von Keynes, der dem Ansatz der hohen Zeitpräferenz folgt, könnte nicht verstehen, dass dieses uns selbst nicht eindimensional zu betrachten ist, sondern in mehrere Generationen zu differenzieren ist, nämlich die der gegenwärtigen Generation, die leichtsinnig auf Kosten der zukünftigen Generationen konsumieren. Zu allem Überfluss folgt auf diesen Satz in der Regel eine emotionale Erpressung nach dem Motto: Wir würden uns selbst übers Ohr hauen, wenn wir uns nicht für Investitionen in unsere Zukunft verschulden würden. Viele behaupten, dies sei eine wundersame, moderne Entdeckung aus Keynes brillanter Einsicht, dass es nur auf die Ausgaben ankomme und dass durch die Sicherstellung hoher Ausgaben die Schulden auf unbestimmte Zeit weiter wachsen und Ersparnisse eliminiert werden können. In Wirklichkeit ist nichts Neues dran an dieser Politik, die bereits von den dekadenten römischen Kaisern während ihres Niedergangs angewendet wurde, außer dass sie mit staatlich ausgegebenem Papiergeld angewendet wird. Tatsächlich erlaubt Papiergeld im Vergleich zu den Metallmünzen von einst eine etwas reibungslosere und weniger offensichtliche Handhabung dieser Politik. Aber die Ergebnisse sind dieselben. Das Verlangen des 20. Jahrhunderts nach demonstrativem Konsum muss im Zusammenhang mit der Vernichtung des soliden Geldes und der allgemeinen Verbreitung des keynesianischen Glaubens an die hohe Zeitpräferenz betrachtet werden, wonach man Ersparnisse verunglimpft und Konsum als Schlüssel zu wirtschaftlichem Wohlstand vergöttert. Der geringere Anreiz zum Sparen spiegelt sich in einem erhöhten Ausgabeanreiz wider. Und da die Zinssätze regelmäßig nach unten manipuliert werden und die Banken in der Lage sind, mehr Kredite als je zuvor auszugeben, beschränkt sich die Kreditvergabe nicht mehr nur auf Investitionen, sondern ist zu einem Konsumgut mutiert. Kreditkarten und Verbraucherkredite ermöglichen es dem Einzelnen, um des Konsums willens Kredite aufzunehmen, ohne auch nur die geringste Absicht zu haben, damit Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Es ist ein geradezu ironisches Anzeichen für das Ausmaß der heutigen wirtschaftlichen Ignoranz, die von der keynesianischen Ökonomie angeheizt wird, dass der Kapitalismus, ein Wirtschaftssystem, das auf Vermögensbildung durch Sparen basiert, dafür verantwortlich gemacht wird, demonstrativen Konsum auszulösen. Das genaue Gegenteil von Vermögensbildung. Kapitalismus ist das, was passiert, wenn Menschen ihre Zeitpräferenz senken, die unmittelbare Belohnung verschieben und in die Zukunft investieren. Der schuldengetriebene Massenkonsum ist ein ebenso normaler Bestandteil des Kapitalismus, wie das Ersticken ein normaler Bestandteil der Atmung ist. Dies trägt auch dazu bei, eines der wichtigsten keynesianischen Missverständnisse der Ökonomie zu erklären, das die Ansicht vertritt, dass eine durch Sparen verursachte Verzögerung des aktuellen Konsums die Arbeitnehmer arbeitslos macht und die wirtschaftliche Produktion zum Stillstand bringt. Keynes betrachtete das Ausgabenniveau zu einem beliebigen Zeitpunkt als den wichtigsten Indikator des Zustands der Wirtschaft. Da er keine Wirtschaftswissenschaften studiert hatte, war er nicht mit der Investitionstheorie vertraut und somit auch nicht damit, dass Beschäftigung nicht nur bei Endprodukten stattfinden muss, sondern auch in der Produktion von Investitionsgütern, die erst in Zukunft zu Endprodukten verarbeitet werden. Und da Keynes von dem beträchtlichen Vermögen seiner Familie lebte, ohne wirklich jemals arbeiten zu müssen, hatte er keine Ahnung vom Sparen oder von der Vermögensbildung und ihrer wesentlichen Rolle für das Wirtschaftswachstum. Folglich würde Keynes eine Rezession parallel zu einem Rückgang der Konsumausgaben und einem Anstieg der Ersparnisse betrachten und davon ausgehen, dass sich die Kausalkette von erhöhten Ersparnissen über einen geringeren Konsum bis hin zur Rezession ergibt. Wenn er motiviert gewesen wäre, die Kapitaltheorie zu studieren, hätte er verstanden, dass der verminderte Konsum eine natürliche Reaktion auf den Konjunkturzyklus ist und dass diese Reaktion wiederum durch die Ausweitung der Geldmenge ausgelöst wird, wie in Kapitel 6 erläutert wird. Er hätte auch verstanden, dass die einzigen Ursachen für das Wirtschaftswachstum in erster Linie verzögerte Belohnungen, Einsparungen und Investitionen sind, die die Länge der Produktionszyklen verlängern, die Produktivität der Produktionsmethoden erhöhen und zu einem besseren Lebensstandard führen. Er hätte erkannt, dass der einzige Grund, warum er in eine reiche Familie, in einer reichen Gesellschaft hineingeboren wurde, darin bestand, dass seine Vorfahren jahrhundertelang Vermögen gebildet, die Belohnungen aufgeschoben und in die Zukunft investiert haben. Keynes konnte, ebenso wie die römischen Kaiser während des Zerfalls ihres Reiches, nie die Arbeit und Opfer verstehen, die erforderlich waren, um seinen Wohlstand aufzubauen, und glaubte stattdessen, dass ein hoher Konsum eher die Ursache des Wohlstandes als dessen Folge sei. Schulden sind das Gegenteil von Sparen. Wenn das Sparen die Möglichkeit einer Vermögensbildung und eines zivilisatorischen Fortschritts schafft, dann erzeugt die Verschuldung das Gegenteil, indem sie den Abbau der Kapitalbestände über Generationen hinweg, eine verminderte Produktivität und einen Rückgang des Lebensstandards fördert. Ob es sich nun um Immobilienfinanzierungen, Sozialversicherungspflichten oder Staatsschulden handelt, die immer höhere Steuern und eine Monetarisierung der Schulden zur Refinanzierung erfordern, die aktuelle Generation könnte die erste in der westlichen Welt sein, seit dem Untergang des Römischen Reiches oder zumindest der industriellen Revolution, die mit weniger Kapital auf die Welt kommt als ihre Eltern. Anstatt zuzusehen, wie sich ihre Ersparnisse vermehren und sich das Grundkapital erhöht, muss diese Generation dafür arbeiten, die wachsenden Zinsen für ihre Schuldenlast zu tilgen, indem sie härter für die Finanzierung der sozialen Leistungsträger arbeiten muss, deren Leistungen sie kaum genießen können, während sie höhere Steuern zahlen und kaum die Möglichkeit haben wird, für ihr Alter zu sparen. Dieser Schritt von solidem hin zu abgewertetem Geld hat dazu geführt, dass mehrere Generationen des aufgebauten Vermögens innerhalb von ein oder zwei Generationen für den demonstrativen Konsum verschwendet wurden, was die Verschuldung zur neuen Finanzierungsmethode für große Ausgaben macht. Während vor 100 Jahren die meisten Menschen ihr Haus, ihre Ausbildung oder ihre Ehe durch eigene Arbeit oder aus angesammelten Ersparnissen bezahlt hätten, erscheint heute den meisten von uns eine solche Sichtweise lächerlich. Selbst die Reichen leben heute nicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten und berufen sich stattdessen auf ihr Vermögen, um größere Kredite zur Finanzierung großer Anschaffungen zu erhalten. Eine solche Konstellation kann eine Weile funktionieren, aber man darf sie nicht mit Nachhaltigkeit verwechseln, denn sie ist nicht mehr als der systematische Konsum des Grundkapitals der Gesellschaft, der Verzehr der Samenernte. Als das Geld verstaatlicht wurde, wurde es unter die Aufsicht von Politikern gestellt, die lediglich kurze Zeithorizonte von einigen Jahren im Blick haben und denen es ausschließlich darum geht, wiedergewählt zu werden. Es war nur natürlich, dass ein solcher Prozess zu kurzfristigen Entscheidungen führen würde, bei denen Politiker die Währung missbrauchen, um ihre Wiederwahlkampagnen auf Kosten zukünftiger Generationen zu finanzieren. Wie es H.L. Mencken formulierte, jede Wahl ist eine vorgezogene Auktion basierend auf gestohlenen Gütern. In einer Gesellschaft, in der Geld frei und solide ist, müssen Menschen mit ihrem Kapital Entscheidungen treffen, die ihre Familien langfristig betreffen. Obwohl es wahrscheinlich ist, dass einige unverantwortliche Entscheidungen treffen, die zu Ungunsten ihrer Nachkommen sind, bestand durchaus die Möglichkeit, verantwortliche Entscheidungen zu treffen, falls man dies wollte. Mit verstaatlichtem Geld wurde es immer schwieriger, eine Entscheidung zu treffen, da die zentralstaatliche Kontrolle der Geldmenge zwangsläufig die Anreize zum Sparen zerstört und gleichzeitig den Anreiz zur Kreditaufnahme erhöht. Egal wie umsichtig man auch sein mag, unsere Kinder werden trotzdem noch erleben, wie ihre Ersparnisse an Wert verlieren und sie werden Steuern zahlen müssen, um die inflationäre Großzügigkeit ihres Staates zu decken. In dem Maße, in dem die nachlassende Vererbung zwischen den Generationen die Einheit der Familie geschwächt hat, hat das unbegrenzt gedeckte staatliche Scheckheft die Befähigung des Staates erhöht, das Leben der Menschen zu lenken und zu gestalten, sodass der Staat eine immer wichtigere Rolle in immer mehr Aspekten des Lebens einer Einzelperson spielen kann. Die Fähigkeit der Familie, den Einzelnen zu finanzieren, nahm angesichts der Großzügigkeit des Staates ab, was zu sinkenden Anreizen für den Erhalt einer Familie führte. In einer traditionellen Gesellschaft sind sich die Menschen bewusst, dass sie zu ihrer Unterstützung Kinder brauchen. Und so werden sie ihre gesunden, jungen Jahre damit verbringen, eine Familie zu gründen und in die bestmögliche Lebensqualität ihrer Kinder zu investieren. Wenn jedoch langfristige Investitionen im Allgemeinen nicht gefördert werden und wenn Sparen sehr wahrscheinlich kontraproduktiv ist, da der Wert des Geldes abnimmt, dann werden diese Investitionen weniger rentabel. Wenn uns Politiker die Lügen verkaufen, dass ewige Fürsorge und Altersvorsorge allein durch die Magie der monetären Druckmaschine möglich sind, verliert die Investition in eine Familie immer mehr an Bedeutung. Mit der Zeit sinkt der Anreiz, eine Familie zu gründen, weshalb immer mehr Menschen letztlich ein Leben als Single führen. Es ist wahrscheinlich, dass mehr Ehen scheitern werden, da die Partner weniger wahrscheinlich die für eine funktionierende Ehe erforderlichen emotionalen, moralischen und finanziellen Investitionen tätigen werden, während Ehen, die fortbestehen, wahrscheinlich weniger Kinder hervorbringen werden. Das bekannte Phänomen des aktuellen Zerfalls der Familie kann nicht verstanden werden, ohne die Rolle des unsoliden Geldes zu erkennen, das es dem Staat ermöglicht, viele der wesentlichen Funktionen zu erfüllen, die eine Familie seit Jahrtausenden übernimmt, und den Anreiz für alle Familienmitglieder zu verringern, in langfristige familiäre Beziehungen zu investieren. Die Ablösung der Familie durch die staatliche Großzügigkeit war ohne Zweifel ein Verlustgeschäft für jeden Einzelnen, der daran teilgenommen hat. Mehrere Studien zeigen, dass die Lebenszufriedenheit in hohem Maße von der Etablierung intimer, langfristiger, familiärer Bindungen mit einem Partner und Kindern abhängt. Zahlreiche Studien zeigen zudem, dass die Depressionsraten und psychischen Erkrankungen im Laufe der Zeit mit dem Zerfall der Familie, insbesondere bei Frauen, zunehmen. Fälle von Depressionen und psychologischen Störungen haben sehr häufig einen Familienzerfall als Hauptursache. Es ist kein Zufall, dass der Zerfall der Familie mit der Umsetzung der wirtschaftlichen Lehren eines Mannes einhergeht, der nie ein langfristiges Interesse an irgendetwas hatte. Keynes war als Sohn einer reichen Familie, die über Generationen hinweg ein beträchtliches Vermögen aufgebaut hatte, ein libertärer Hedonist, der sein ganzes Erwachsenenleben damit vergeudete, sexuelle Beziehungen zu Kindern einzugehen und an das Mittelmeer zu reisen, um dort Kinderbordelle zu besuchen. Während das viktorianische Großbritannien eine Gesellschaft mit einer niedrigen Zeitpräferenz und einem ausgeprägten Sinn für Moral, geringen zwischenmenschlichen Konflikten und stabilen Familien war, gehörte Keynes zu einer Generation, die sich gegen diese Tradition erhob und sie als eine repressive Institution betrachtete, die zu Fall gebracht werden musste. Es ist unmöglich, die ökonomische Denkweise von Keynes zu verstehen, ohne die Art von Moral zu verstehen, die er in einer Gesellschaft sehen wollte, von der er zunehmend glaubte, dass er sie nach seinem Willen gestalten könnte.